Ihr hört Framatz musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 17. Mit Evan McCall, The Junk Tradition, Willie Nelson, B.B. King, Merrill Moore, Chuck Berry, Fred Astaire, Herb Ellis, The Montgomery Brothers und George Shearing, Eric Demasson, Paul McCartney, Bill Haley, The Trucks und George Formby. Now I go cleaning windows to earn an honest bob. For a nosy parker it's an interesting job. Now it's a job that just suits me. A window cleaner you would be if you can see what I can see. When I'm cleaning windows, honeymooning couples too. You should see them bill and coo. You'd be surprised at things they do. When I'm cleaning windows, in my profession I'll work hard, but I'll never stop. I'll climb this blinking ladder till I get right to the top. The blushing bride, she looks divine. The bridegroom, he is doing fine. I'd rather have his job than mine. When I'm cleaning windows, the chambermaid, sweet names I call. It's a wonder I don't fall. My mind's not on my work at all. When I'm cleaning windows, I know a fella's such a swell. He has a thirst that's plain to tell. I've seen him drink his bath as well. When I'm cleaning windows, oh, in my profession I'll work hard, but I'll never stop. I'll climb this blinking ladder till I get right to the top. Pajamas lying side by side, ladies' nighties I have spied. I've often seen what goes inside when I'm cleaning windows. Talky queen, she looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows, she pulls her hair all down behind, then pulls down her never mind, and after that pulls down the blind. When I'm cleaning windows, in my profession I'll work hard, but I'll never stop. I'll climb this blinking ladder till I get right to the top. An old maid walks around the floor, she's so fed up, one day I'm sure she'll drag me in and lock the door. When I'm cleaning windows. When I'm cleaning windows. I found my love on the gasworks cross. Dreamed a dream by the old canal. Kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town. I heard a siren from the docks. Saw a train set the night on fire. smelt the spring on the smoky wind. Dirty old town, dirty old town. Clouds are crawling across the sky. Cats are prowling upon the beach. Spring's a girl in the street at night. Dirty old town, dirty old town. I'm going to make a good sharp ice, shining steel tempered in the fire. Will chop you down like an old dead tree. Dirty old town, dirty old town. If I had another penny, I would have another jail. I would make the piper play the bonny lass of Biker Hill. Biker Hill and Walker Shore, Collier lads forevermore. Biker Hill and Walker Shore, Collier lads forevermore. The Pitman and the Gilman Trim, they drink bumble made from gin. Then to dance they do begin to the tune of Elsie Malley. Biker Hill and Walker Shore, Collier lads forevermore. Biker Hill and Walker Shore, Collier lads forevermore. When first I went down to the dirt, I had no cowl nor no pit shirt. Now I've gotten two or three Walker pits done well by me. Biker Hill and Walker Shore, Collier lads forevermore. Biker Hill and Walker Shore, Collier lads forevermore. Johnny Charlton, he had a pig. He hit it with a shovel and it danced a jig. All the way to Walker Shore to the tune of Elsie Marley. Biker Hill and Walker Shore, Collier lads forevermore. Biker Hill and Walker Shore, Collier lads forevermore. Der englische Komiker George Formby startete seine höchst erfolgreiche Laufbahn schon in den 1920er Jahren. Und zwar in den Music Halls, aber er war nicht nur ein höchst erfolgreicher Entertainer und seit Mitte der 30er Jahren auch Schauspieler, sondern ein Virtuose auf der Banjolele. Die Banjolele ist mehr oder minder eine Ukulele mit einem Korpus eines Banjos. The Window Cleaner oder When I'm Cleaning Windows aus dem Jahr 1936 war Teil einer dieser Filme mit George Formby in der Hauptrolle. Der Titel wurde 1936 von der BBC als anstößig eingestuft und nicht gespielt, bis zu dem Zeitpunkt, als die königliche Familie meinte, das ist doch eigentlich ein ganz netter Song, den kann man doch auch gut hören. Und seit diesem Zeitpunkt wurde das Lied oft und gerne gespielt. Und unter anderem hat es in den 60er oder 70er Jahren auch mal Peter Sellers aufgenommen. Fälschlicherweise wird das Lied Dirty Old Town von der Mehrheit der Hörer für ein irisches Volkslied, einen Traditional gehalten. Tatsächlich hat es ein Engländer mit schottischem Immigrationshintergrund geschrieben, Ende der 40er Jahre, Evan McCall. Das war allerdings ein Künstlername. John Henry Miller wurde 1915, also 11 Jahre nach George Formby, in England geboren, war nicht nur ein Sänger und Songwriter, sondern auch Sammler von Volksliedern und darüber hinaus politischer Aktivist für die Arbeiterklasse. Der Hauptgrund, dass Dirty Old Town mit Irland in Verbindung gebracht wird, sind zwei erfolgreiche Coverversionen dieses Titels, nämlich 1968 die Dubliners und in den 80er Jahren nahmen es die Pogues auf. The Young Tradition war eine Folkgruppe aus England, die von 1965 bis Ende 1969 existierte. Sie sangen meist unbegleitet Traditionals. Ab und zu gab es auch mal eine Einkomposition. Sie kam aus dem Umfeld der Gitarristen Bert Jansch und John Renburn. Die beiden waren ja auch schon Gäste des Musikalischen Fundbüros. Den Titel, den wir eben hörten, war 1966 aufgenommen, Biker Hill. Wir bleiben, wie so oft, der englischen Sprache treu. Es geht aber in die USA. Zweimal der Titel Nightlife, einmal vom Komponisten vorgetragen, Willie Nelson, danach eine Live-Version des Blues-Sängers und Gitarristen B.B. King. When the evening sun goes down, you will find me hanging round the nightlife. Ain't no good life, but it's my life. Many people just like me, dreaming of old used to be, and the nightlife ain't no good life, but it's my life. Listen to the blues they're playing. Listen to what the blues are saying. Mine is just another scene from the world of broken dreams. And the nightlife ain't no good life, but it's my life. The nightlife ain't no good life, but it's my life. listen to the blues they play. Lace up your boots and we'll broom on down to a knocked-out shack on the edge of town. An 8-beat combo that just won't quit. Keep a walking till you see a blue light lit. Fall in there and you'll see some sights at the house, the house, the house of blue lights. There's flyers and broilers and Detroit barbecue ribs. But the treat of the treats is when they serve you all those fine 8-beats. You'll want to spend the rest of your rights down at the house, the house, the house of blue lights. Some rugs and we'll dig those tunes like they should be dug. A real homecoming for all the cats, just trilly down the path of welcome mat. Fall in there and you'll see some sights at the house, the house, the house of blue lights. Detroit barbecue ribs, but the treat of the treats is when they serve you all those fine 8-beats. You want to spend the rest of your rights down at the house, the house, the house of blue lights. Jeans and we will truck on down, a knockout joint at the edge of town, a real homecoming for all you cats. You keep a walking till you see that welcome mat. Fall in there, lose your lead at the house of blue lights. We'll have a time and we'll cut a rug. You dig that jive like it should be dug. A real homecoming for all the cats. You keep a walking till you see that welcome mat. Drop in there, get get your lead at the house, a house of blue light. And fire, brawlers, a charred and barbecued ribs, you get the treat of the week. But when you dig that real fine jive with the welcome beat, fall in there, lose your lead at the house, a house of blue light. Charting barbecued ribs, you get the treat of the week. But when you dig that real fine jive with the welcome beat, fall in there and lose your lead at the house, the house of blue lights. Do do do do do do do do do do do do do do do do do do la la la la la la la la la la. Schrieb einige Klassiker, unter anderem Down the Road a Piece, aber auch House of Blue Lights, das in den 40er Jahren ein Hit für die Andrews Sisters wurde. Wir hörten zwei Versionen von House of Blue Lights. Zuerst Merrill Moore, ein Pianist aus Iowa, der für Capitol Records in Kalifornien den Titel Anfang der 50er Jahre aufnahm. Danach in der zweiten Hälfte der 50er Jahre Chuck Berry, House of Blue Lights, für das Chess-Label in Chicago. Merrill Moores Vorlieben lagen eindeutig beim Swing, Boogie Woogie und Rhythm and Blues. Mit Rock'n'Roll hatte er nicht so viel am Hut, wie er selbst meinte. Er war ganz erstaunt, als er Ende der 60er Jahre den Begriff Rockabilly hörte. Rockabilly-Fans hatten ihn mehr oder minder, englische Rockabilly-Fans hatten ihn mehr oder minder dazu bewogen, in Großbritannien eine erfolgreiche Tour zu machen. Seit Anfang, Mitte der 60er Jahre fand Merrill Moore es lukrativer, nicht Platten aufzunehmen, sondern hauptsächlich live zu spielen. Da konnte er spielen, was er wollte. Die Auftrittsorte waren dann auch eher hochklassige Hotels und dergleichen. In den 7 Jahren mit Capitol Records durfte er mehr oder minder nicht touren, sondern war dazu verdonnert, in den Clubs seines Managers zu spielen. Das war hauptsächlich San Diego, Kalifornien und Umgebung. Das war eigentlich der Hauptgrund, warum er seine Schallplattenkarriere nicht mehr weiterverfolgte. Er spielte ab und zu noch als Studiopianist für Sänger wie Tennessee Ernie Ford zum Beispiel und nahm meines Wissens nur noch eine LP Ende der 60er Jahre für ein englisches Label auf. Es folgt die nächste Runde zweier Aufnahmen des gleichen Titels. Das Besondere dabei, sie werden vom gleichen Interpreten vorgetragen, nämlich Fred Astaire, You're Easy to Dance With. Could dance nightly just holding you tightly, my sweet. I could keep right on because you're so light on your feet. You're easy to dance with. There is no doubt in the way we stand out in the crowd.

I can hardly keep my mind on my feet. So let's dance forever, come on, Seth. We'll never be through. It's so easy to dance with you. Thank you. 1952, um genau zu sein, im Dezember 1952, nahm Fred Astaire mit der Band von Oscar Peterson die Vierer-LP The Fred Astaire Story auf. Unter anderem mit der Komposition Irvin Berlins You're Easy to Dance With, das Astaire schon 1943 in dem Film Holiday Inn performte. Wenn ich schon so alte Musik wie im Fundbüro aussuche, dann kann ich ruhig mal etwas modernes Deutsch sprechen. Astaire wird in der Hauptsache als Tänzer geschätzt, dabei werden seine Qualitäten meiner Meinung nach als Sänger oft übersehen. Gut, er hat keinen großen Stimmumfang, die Stimme ist auch nicht sonderlich kraftvoll, aber was mich fasziniert, ist die Tatsache, dass er sich eigentlich jeder Band locker anpassen kann, ohne sich komplett verrenken zu müssen. Für viele scheint ja eine komplette Wandlung die größere Herausforderung und das Schwierigere zu sein, dass sie ständig neu erfinden, wie zum Beispiel bei David Bowie oder Künstler dieser Art. Ich finde das eigentlich viel interessanter, wenn sich jemand kaum verändert und es trotzdem passt. Das kann man auch gut in einem Videoclip sehen, der bei YouTube zurzeit veröffentlicht ist. Da sieht man Fred Astaire Schlagzeug spielen und er spielt komplett unkonventionell und man merkt, so wie er singt oder tanzt, so spielt er auch Schlagzeug. Es passt. So würde zwar kein anderer Schlagzeuger spielen, aber man merkt, Fred Astaire war ein wirklicher Künstler und auch Könner. Gleiches gilt natürlich auch für Herb Ellis, dem nachfolgenden Gitarristen bei Oscar Peterson. Vorgänger war Barney Kessel, den hörten wir im ersten Titel mit Fred Astaire zusammen. 1956 kam sein Debütalbum raus namens Alice in Wonderland. Wir hörten daraus den Titel Pogo. Thank you. Letzte Runde eröffneten die Montgomery Brothers, Wes, Buddy und Monk mit Stranger in Paradise, als Gast George Shearing am Klavier. Es folgten Ausschnitte aus dem Jean-Pierre Melville-Film Les Cercles Rouges vom Komponisten Eric Demarsan, ein sehr empfehlenswerter Krimi mit Alain Delon in der Hauptrolle. Die heutige Abschlussrunde beschreiten Paul McCartneys Home-Demo-Version seiner Komposition für Mary Hopkin Goodbye, gefolgt von Bill Haleys Coverversion des CCR-Liedes Who'll Stop the Rain. Und als allerletzten Titel hören wir die Trucks mit I Can't Control Myself. Bis zum nächsten Mal, alles Gute, danke für die Aufmerksamkeit, sagt Frank Framat Matthias. Please don't wake me up too late. Tomorrow comes and I will not be late. Late today when it becomes tomorrow I will leave and go away. Goodbye, goodbye, goodbye, goodbye, goodbye, goodbye, my love, goodbye. Songs that lingered on my lips excite me now and linger on my mind. Leave your flowers at my door, I leave them for the one who waits behind. Goodbye, goodbye, goodbye, goodbye, goodbye, goodbye, my love, goodbye. we're showing. I think you, girl, as you're standing there, your low-cut slacks and your long black hair, don't want you going around with no one else, 'cause when I'm with you, I can't control myself. Is down and you got me shaking. You got me so that my nerves are breaking. If you knew me like I know you, girl, your knees would bend and your hair would curl. You make me move, yeah, like no one else. And when I'm with you, I can't control myself. I've got this feeling that's inside of me. It makes me think of how things used to be. It makes me feel alright when I'm with you at night, and we love, and we love. Control myself.